Ich bin von Kopf bis Fuß auf Arbeit eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt arbeiten nur und sonst gar nichts. Arbeit verfolgt mich wie Motten das Licht. Wenn andere faul sind, ja, dafür kann ich nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt arbeiten nur und sonst gar